Weltführer in Nanopulver-Massenproduktion, CC Keramikpulver. Keramikpulver CC Reinheitsgrad 99. Durchmesser 200 bei 500. Innere Oberfläche 350. Lagenzahl von 2,5. Farbe schwarz. Kenndaten. CC-Pulver ist mit hoher Reinheit, Flachbauten, hoher innere Oberfläche. Dieses Produkt hat hohe Härte, geringen Widerstand. Graphen ist flachen, polycyclischen, aromatischen, Kochlenwasserstoffen, Atomkristall, hat hohe Intensität, gute Stabilität, hohe Wärmeleitfähigkeit, ist ein wichtiges neues Hightech-Material. Hauptverwendung: Graphenbatterie. Graphenbatterie ist eine neue Energiebatterie, die schnellen Pendelbewegung von Lithiumbatterie zwischen Graphenoberfläche und Elektroden ausnutzt. Die ersten möglichen Anwendungen sind in Bereichen wie mobile Geräte, Luft- und Raumfahrt, neue Energiebatterien, einfachmolekulare Gasdetektion. Die riesige Oberfläche der zweidimensionalen Struktur von Graphen macht sich sehr umgebungsempfindlich, obwohl ein Gasmolekül adsorbiert oder freigesetzt wird, kann es geprüft werden. Durch übertragbares Elektronenteleskop wird Adsorption und Freigabeprozess von einzelnen Atomen beobachtet werden. Integrierte Schaltung. Graphen hat hervorragende Eigenschaften, die als gute elektronische Geräte von integrierter Schaltung dienen kann. Es ist mit hohen Ladungsträgerbeweglichkeit und leichtem Geräusch, so kann als Kanal von feldeffekt Transistorröhre verwendet werden. Transparente leitende Elektrode, gute elektrische Leitfähigkeit und Lichtdurchlässigkeit von Graphen ermöglichen Graphen in Aspekt von transparenter leitender Elektrode gute Anwendungsperspektive. Es kann auf Touchscreen, Flüssigkristallanzeige, organische Photovoltaikzellen, organische Leuchtdioden, UA angewandt werden. Graphen Nanoband. Die Struktur von Graphen Nanoband ist mit hoher Konduktivität, hohe Wärmeleitfähigkeit, geringe Geräusche. Alle diese guten Leistungen macht Graphen Nanoband eine Alternative von Verschaltung der integrierten Schaltung und möglicherweise Kupfermetall zu ersetzen. Superkondensator. Aufgrund des besonders hohen Oberflächenmasse Verhältnis kann Graphen für die leitende Elektrode des Superkondensators verwendet werden. Die Energiespeicherdichte solcher Superkondensatoren ist größer als vorhandene Kondensatoren. Graphen-Bio-Vorrichtung. Aufgrund der modifizierten chemischen Leistung, der großen Kontaktfläche, dicken Chiduo-Atome und der molekularen Gattestruktur ist Graphen eine Alternative bei der Verwendung von bakterieller Detektion und Diagnosegeräten.